नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विञ्जा चरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुतरो पुरिस धम्म सारथि सत्ता देव मनुषानां बुद्धो भगवा ति स्वाखातो भगवता धम्मो संदीठिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पच्चत्तं वेदितम्बो विनुहि ति सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदां चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुगला एस भगवतो सावकसंगो आहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसातिएवं बुद्धं सरन्थानं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा चम्बितत्तं वा लोमहंसो नहि सति इति। So, in den letzten Tagen haben wir uns hauptsächlich mit Anapanasati-Meditation beschäftigt und mit dem allgemeinen Verständnis von Satipatthana, die, wie wir wissen sollen, in der Lehre von Buddha ist erklärt als der einzige Weg, der zu Reinheit, volle Reinheit von uns, von den Wesen führt. Wir haben auch erklärt, dass Anapanasati ist der Einstieg in den Schriften zur Übung von Satipatthana. Und wir haben auch erklärt gestern, dass diese Übungen, sie gestalten eine Kette. Es fängt an mit Anapana, ist Einstieg, und sozusagen die Folge. Nach Anapana kommt die vier Körperstellungen und dann Sampajanya-Übung, Wissensklarheit. Eigentlich ist es eine Kette. Wie haben wir es erklärt? In der Abhidharma-Lehre, unsere die Atmung, unsere Körperbewegungen, was heißt, wie wir gestern erklärt haben, Kaya Vinyati, die Manifestation des Geistes durch Körper, und Vachi Vinyati, unsere Sprache, Manifestation des Geistes durch Sprache. Diese drei gehören nach der Abhidharma-Lehre zu den geistgeschaffenen Rupa, geistgeschaffenen Körperlichkeiten. Was heißt das? Dass in der Tatsache, wie wir atmen, wie wir unsere Körper bewegen und wie wir sprechen, alle diese Tätigkeiten, die sozusagen unser tägliches Leben erfüllen. Alles das ist Manifestation des Geistes. Dadurch kommt direkt durch unsere Körper Zustand des Geistes zum Ausdruck. Deswegen sind diese sozusagen direkte Zugang zu Übung von Satipatthana, von reine Achtsamkeit, indem wir in sich selbst und auch in den anderen sehen, wie der Geist sich im Körper manifestiert. Das ist die enge Verbindung zwischen diesen Übungen. Nach der buddhistischen Lehre, wie wir schon gesagt haben, alle Phänomene, die wir erleben, der Geist ist Führer. Die sind von Geiste, ob wir es verstehen oder nicht, die sind von Geiste geprägt. Obwohl wir erleben, wir mögen erleben dieselben Sachen, wir machen die Sachen, die wir erleben, anderes im Geiste. In diesem Sinne, wir erleben sie auch auf andere Weise. Wir haben schon erklärt, im Rahmen von Anapanasati-Übung, wie man Atmen, Einatmen und Ausatmen in Geiste macht, entscheidet auch, wie man Einatmen und Ausatmen erlebt. Dasselbe Atmen, je nach dem Zustand des Geistes, wird als Objekt von Langeweile oder von Objekt von Entzückung oder Objekt von Sammlung des Geistes oder Objekt von Zerstreuung des Geistes. Aber es ist immer dasselbe Objekt, Einatmen und Ausatmen. Wie wir das im Geiste machen, entscheidet dann, wie wir das erleben. Wie Sie in Yoga, auch im Rahmen von Yoga-Unterricht selbst vielleicht erfahren konnten, wenn wir gewisse Geschmeidigkeit im Körper haben und konzentriert arbeiten, wir können sogar mit Anstrengung, mit natürlichen Atmen arbeiten. Je nach dem Zustand des Körpers. Zustand des Körpers auch ist direkt verbunden von dem Zustand des Geistes. Die Bewegungen des Körpers und wie wir sprechen, ist direkt von dem Geist geprägt. Genauso wie Bewegung von dem Atmen. Wir haben schon erklärt, dass Atem heißt Atem in dem Sinne, dass es alles, was wir sind, also Körperlichkeit und Geistlichkeit, so eng verbunden ist. Und es bringt diesen Zustand von Körperlichkeit und Geistlichkeit zum Ausdruck. Genauso auch unsere Bewegungen ist das, was direkt zum Ausdruck bringt, Zustand unseres Geistes. Ob wir davon bewusst sind oder nicht, hängt von dem Zustand des Geistes. Wenn man mit Achtsamkeit und Wissensklarheit arbeitet, werden die Bewegungen des Körpers anderes erfahren. Wenn man ohne, werden die Bewegungen des Körpers wieder ganz anderes erfahren. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Genauso ist es mit dem Atmen, wenn man mit Achtsamkeit und Wissensklarheit arbeitet, wird Atem auf ganz andere Weise erfahren. Wenn wir ohne arbeiten, wird auch wieder auf ganz andere Weise erfahren. Der Geist und Körper, obwohl sie immer zusammenkommen, es ist immer der Geist, der entscheidet, was wir erfahren. Alle Erscheinungen, die wir erfahren, sind im Geiste geprägt. Und indem wir haben schon erklärt, diese ganze Übung von Anapanasati ist nichts anderes als Übung in der Verfeinerung des Geistes und Objekt des Geistes, das auch dann mit Geist ist, Geist erzogene Objekt. Wenn Geist feiner wird, wird auch der Atem feiner. Wenn der Geist grob ist, wird der Atem auch grob. Und der Prozess, die vier Übungen, die wir gelernt haben, ist nichts anderes als Prozess, wie es in Visuddhimagga erklärt wird, als Prozess von Verfeinerung von Atem und Geist durch diese Übungen. Deutlicher die Funktion von Achtsamkeit, von Sati, von Wissensklarheit, Sampajanya und von Konzentration wird, desto deutlicher wird die Verfeinerung von dem Geist und seinem Objekt Atem, das eben geistgeschaffene Objekt ist. Wenn wir Verständnis und Achtsamkeit in unsere Bewegungen bringen, ist das genau dasselbe Prozess. Die Bewegungen und unsere Körper wird auf andere Ebene, wir werden auf andere Ebene erfahren können, indem wir in die Lage von unserem Körper, in die Bewegungen von unserem Körper, Achtsamkeit, Wissensklarheit und Konzentration, diese Hauptfaktoren für Feinheit und Klarheit des Geistes hineinbringen. Ein Wesen, das erwacht ist, das erleuchtet ist, ist eben ein Wesen, das unaufgehört diese Konzentration, Achtsamkeit und Wissensklarheit hat. Sie werden ununterbrochen. Das ist der Zustand von einem, der durch diese Übungen Klarheit in sich selbst geschafft hat. Und Klarheit über was? Klarheit über die Tatsache, ob wir davon bewusst sind oder nicht, nach der buddhistischen Lehre, es ist die Tatsache, dass diese Elemente von unserer Erfahrung, dass wir als Ich verstehen und Geistlichkeit und unsere Körperlichkeit in der Tat ichlos sind. Jetzt, gestern haben wir schon angefangen mit der Erklärung von den vier Körperstellungen. Wir haben erklärt, der Meditierende Gacchanto Gacchami Tipajanati, wenn er geht, er weiß, dass er geht. Pajanati, wir haben auch erklärt, er weiß mit Wissensklarheit. Wenn er Nisino Nisinom Hitipajanati, wenn ich sitze, er weiß, dass er sitzt. Tito Titom Hitipajanati, wenn er steht, er weiß, dass er steht. Sayano Sayano Hitipajanati, wenn er liegt, er weiß, dass er liegt. Was der Kommentar sagt dazu? Der Kommentar sagt, der Schwein oder die Kuh, das wir jetzt an der Wiese hören, die wissen auch, dass sie gehen, dass sie stehen, dass sie liegen. Das wissen wir alle. Aber das ist nicht damit mit dieser Übung gemeint. Dazu braucht man nicht Achtsamkeit und Wissensklarheit üben. Wir also Menschen, wir sind in dem Menschen in, auch in dem Sinne, dass was wir machen mit Wissensklarheit. Sonst unterscheiden wir nicht von den Tieren. Wissensklarheit ist ein Synonym von Weisheit. Und in der buddhistischen Sinne, die wahre Weisheit kommt durch Verständnis von Ichlosigkeit. In breitete Sinne von Ichlosigkeit von allen Phänomenen von unserer Erfahrung. Wenn wir davon bewusst sind, dann stehen wir, wissen wir, dass wir wirklich stehen, wissen wir, dass wir wirklich gehen, wissen wir, dass wir wirklich sitzen, wissen wir, dass wir wirklich stehen. Wenn nicht, dann sozusagen wir sind nicht, unterscheiden wir uns nicht im Wesentlichen von den Tieren. Diese Weisheit und Intuition in die tiefe Natur von unserer Erfahrung in der Welt gehört eben einem, der einfach geht mit Achtsamkeit und Wissensklarheit, sitzt, steht und liegt mit Achtsamkeit und Wissensklarheit. Das ist der Einige, der versteht seine wahre Ich. Wahre Ich zu verstehen, ist eben der Weg. Verstehen in dem Kommentar zu Satipatthana Sutta ist zu verstehen, drei ist zu beantworten, drei Fragen. Wenn wir gehen, ko gacchati, kasa gamanam, kim karanam, wer geht, wem gehört gehen und weshalb gehen wir? Wenn wir diese drei Fragen, so sagt der Kommentar, beantworten können, dann gehen wir mit Weisheit und wissen wir wirklich, dass wir gehen. Sonst wir gehen und wir wissen nicht, dass wir gehen. Weil wir nicht unserem Selbst erkannt haben. Unsere Selbst im Buddhismus, das ist nichts anderes als unsere Nicht-Selbst. Selbst und Nicht-Selbst. Ist Nicht-Selbst ist die höchste Wahrheit, Selbst ist die konventionelle Wahrheit, in der wir leben. Und diese konventionelle Wahrheit existiert auch, natürlich, aber ist nur konventionelle Wahrheit. Damit man Weisheit lernt, muss man auch die höchste Wahrheit verstehen. Und die höchste Wahrheit ist, dass eigentlich niemand da geht, niemand da steht, niemand da sitzt, niemand da liegt. Wenn wir so wissen, sind wir wirklich Weisen. Und dazu ist eben diese Übung. Nach der buddhistischen Lehre wird gesagt, so müssen wir es auch untersuchen, dass wenn wir zum Beispiel gehen, erst müssen wir untersuchen, nichts bewegt sich, wenn wir wenn der Geist nicht bewegt. Bevor der Geist etwas bewegt, er muss sich wünschen, etwas zu bewegen, oder er muss in diese Bewegung kommen. Also es ist Zustand, bevor Bewegung da ist, dann kommt ein Wunsch, ich möchte mich bewegen, dann kommt durch diesen Wunsch sich bewegen, kommt Geist geschaffene Körperlichkeit, wo Luftelement vorwiegende Rolle spielt, geht in den Teil von des Körpers, der sich bewegt. Und nachdem der Körper sich bewegt hat, dann müssen wir wieder denselben Prozess, damit der Körper sich bewegt, muss der Geist hineingehen, sonst der Körper kann sich nicht selbst bewegen. Der Geist bewegt den Körper. Und er macht das durch eben genauso wie unsere Körper lebt durch Atmen. Er macht das, indem er diese Geist geschaffene Materialität oder Körperlichkeit erzeugt, das den Körper bewegt. Diese Geist geschaffene Körperlichkeit, obwohl sie sich in dem ganzen Körper verlagert, wird dann konzentriert in den Teilen des Körpers, die wir dann bewegen. Was heißt das? Unser Körper ist so wie eine Marionette. diese wie Marionette, er hat kein Leben. Damit diese Marionette sich bewegt, muss der Geist hineinkommen. Wie kommt er hinein? Durch die, die Seilen, dass der Puppenspieler betätigt. In Wissenschaft sind sie, dann nennen sie sie Nerven oder was immer. Und so gehen wir. Der Geist ist der Führer. Andere Beispiel, das gegeben ist in dem Kommentar, ist, dass unser Körper ist so wie Bullekarre. Bullekarre kann sich nicht selbst bewegen. Jemand muss sie schieben. Damit der Bullekarre sich bewegt, wer schiebt die Bullekarre? Die zwei Bullen steht man vor der Bullekarre. Aber die Bullekarre wird sich nicht bewegen, indem die zwei Bullen da sind. Sie müssen dann zusammen geordnet werden und muss ein Wagen Wagenführer da sitzen, der die Bullen betätigt. Dieser Wagenführer, das ist unser Geist. Und die Seilen, die er benutzt, das sind eben die Nerven. In Sprache von Buddhismus, das sind diese Körper geschaffen, diese Geist geschaffene Körperlichkeit, wo der Windelement heißt Druck und Stützen. Druck und Stützen. Das, was stützt unsere Körper, ist auch Luftelement. Das, was bewegt unsere Körper durch Druck, das ist auch Windelement. Also wenn wir stehen, da muss dieser Geist geschaffene Windelement unsere Körper stützen, sonst bricht er zusammen. Genauso, wenn wir sitzen dieselbe Tatsache. Wir müssen unbedingt unsere Körper mit dem Geist stützen, sonst bricht er zusammen. In jedem Moment von Wahrnehmung, außer bloß sehen, bloß hören, erzeugt der Geist Körperlichkeit. Diese Körperlichkeit dann stützt den Körper so, dass er nicht bricht zusammen. Und nichts kann sich bewegen, wenn der Geist sich nicht in dem Körper bewegt, durch diese geistgeschaffene Körperlichkeit. Genau so mit dem Atmen, wenn man einatmet und ausatmet, dann diese geistgeschaffene Körperlichkeit, wo dieser Windelement überwiegend ist, geht durch jeden Por von unserer Haut. Wenn wir, das ist die Lehre von Abhidharma, aber auch wenn wir nicht die Lehre von Abhidharma kennen, wenn wir achten an die Tatsache, dass wir gehen, damit sich der Körper bewegt von damit sich der Körper überhaupt bewegen kann. Die Voraussetzung dafür ist, dass er entsteht und vergeht in jedem Augenblick, sonst er kann nicht gehen. Etwas, was fest ist, kann sich nicht bewegen. Nur etwas, was entsteht und vergeht, kann sich bewegen. Das heißt, dass das Gehen ist ein Prozess. In diesem Prozess, wenn wir ihn untersuchen, wir finden keine Essenz, kein Kern, das nicht im Prozess von Änderung ist. Wenn da ein Kern wäre, das sich nicht ändert im Körper, dann würde der Körper nicht imstande sein, sich zu bewegen. Und wie die Wissenschaft zeigt, die ganze Körper, sogar die Knochen, die Sehnen, die Muskeln, heutzutage können wir mit elektronischem Mikroskop untersuchen, sind nichts anderes als eine enorme Konstruktion von Bewegung. Unaufgehörte Bewegung, die auf zellulare Ebene existiert, auch organische Ebene existiert und die verbindet alles. Das ist eigentlich, was wir im Gehen erleben. Wenn wir mit Achtsamkeit und Wissensklarheit arbeiten, wir sehen nicht in der Tatsache von Gehen, wir werden nie ein festes, nicht bewegende Teil finden können. Und damit sich etwas bewegt, es muss unbedingt auch entstehen und verschwinden. Also die Tatsache von Gehen gehört in der Tat niemandem, weil in dem Geist, der Geist, das Gehen verursacht, ist ein Prozess. Damit man geht, muss man erst sich wünschen zu gehen. Indem man sich wünscht zu gehen, wird man erzeugen Manifestation durch Körper, Kaya Vinyati. Und diese Manifestation durch Körper vergeht, sobald es entsteht. Wenn es da etwas ständig wäre, dann würden wir nie imstande sein, sich bewegen. Also mit solchen Verständnis weiß man dann, dass man geht mit Weisheit. Das, was ich genannt ist, ist bloße Konvention und wir natürlich brauchen diese Konvention. Ohne diese Konvention, ich kann nicht sagen, bitte Herr Frank, bitte Frank, schlage den Gong. Ich kann nicht sagen, bitte betätigen Sie die diese Geist geschaffene Körperlichkeit. mit dem Geistesprozess, das zustande kommt durch diese Aufmerksamkeit, dann in Geiste machen und so weiter. Wenn ich so erkläre, dann werde der liebe Frank vielleicht nicht mehr Gongam schlagen können. Wir brauchen diese Ich. Sonst, auch wenn ich sage, ich komme morgen um 9 Uhr, dann ich komme nicht, weil es kein Ich gibt, das kommen kann. So, dann auch, wenn es kein Ich gibt, dann ich kann täten jemanden und sagen, ich habe niemanden getätet, weil kein Ich gibt. Dann diese Ich natürlich existiert. Aber existiert, Weisheit ist zu verstehen, dass es existiert, nur als konventionelle Wahrheit in Bezug zu anderen Sachen. Nie in keinem Moment existiert es in sich selbst. Und nicht existieren in sich selbst ist genauso Zustand von Ich, diesem konventionellen Ich, und ist genau der Zustand von der wahren Realität, dass wir erleben, dieser Körper ist nichts anderes als die Zusammenfassung von vielen, vielen Elementen, und der Geist ist genau Zusammenfassung von vielen Elementen, die dann im Zusammenhang ein zu den anderen arbeiten. Sonst können sie nicht arbeiten, weil wenn sie da in diesem Prozess etwas Festes wäre, konnte dieser Prozess nicht zustande kommen. Nur eben, weil das in diesem Prozess von Geistlichkeit und Körperlichkeit nichts Festes gibt, kann dieser Prozess von Bewegung, von Sitzen, von Wechsel, von Körperstellungen, indem wir von Sitzen zu Stehen kommen. Es ist nur möglich, indem dass in diesem Prozess von Wechsel von Körperstellungen gibt es kein Ich. Ich heißt etwas, was existiert im Sinne von sich nicht ändern. Dass wir diese Ich als etwas Wahres nehmen, ist nichts anderes, als dass wir nicht die wahre Lage sehen von den Sachen und nicht wahrhaft machen die Sachen in dem Geiste, wie sie wirklich sind. Wenn man die Sachen in Geiste macht, wie sie wirklich sind, gehen, wie sitzen, stehen, liegen, auch wenn man sich ganzes Leben Mühe gibt, wird man nichts Festes finden können. Dieses Nichts Festes finden können ist auch finden von dem wahren Ich. Diese wahre Ich ist das, was Totalität ist, immer in Bewegung. Und das wahre Ich ist nichts anderes als Nicht-Ich. In dem es nicht in einem Moment ist, das in zweitem Moment ist nicht dasselbe, was es in den früheren Moment war, aber auch nicht sich kann man nicht sagen, dass es dasselbe ist, auch kann man nicht sagen, dass es vollkommen sich unterscheidet. Nicht selbe, was ist Gehen? In diesem Prozess von Gehen kann man auch sehen, was wir wirklich erleben. Man kann nicht sehen, dass man derselbe Mensch, der Schritt gemacht hat, ist vor dem Schritt ist derselbe, während der Schritt ist derselbe, nach dem Schritt ist derselbe, aber wir können auch nicht sagen, dass es ein anderer Mensch ist. Ein anderes Wesen. Nicht selbst, nicht andere, aber auch nicht gleich. Diese nicht andere und auch nicht gleich, das sind wir in jedem Augenblick von Gehen, Sitzen, Stehen und Liegen. Wir können nur existieren, indem wir in diesem Zustand sind, indem wir uns ändern, aber gleichzeitig sind nicht dieselben, aber auch nicht anderes. Auch nicht, wir sind nicht die gleichen wie im vorigen Moment, aber auch nicht nicht gleichen, auch nicht nicht dasselbe, auch nicht anderes. Nicht selbe und nicht anderes ist, was man jeden Moment erlebt, auch in diesem Prozess von Einatmen und Ausatmen. Wenn wir einatmen und ausatmen, der Geist und der Körper, der sich beteiligt in dem Prozess von Einatmen und Ausatmen, in zwei Momenten ist nicht derselbe, aber auch nicht vollkommen anderes. Das ist die wahre Situation, die wir erleben, wenn man mit Achtsamkeit und Wissensklarheit arbeitet. Deswegen nach den vier Körperstellungen, eigentlich alles, was wir machen, nach vorne gehen, nach hinten gehen, blicken seitwärts, blicken vorwärts oder essen oder reden oder was immer, ist nichts anderes als diese Situation. Das ist dann Wissensklarheit. Alles, was wir machen in den vier Körperstellungen. Der Buddha hat erklärt, wenn man Durchbruch in der Meditation machen möchte, gibt es nur einen einzigen Weg. Und das ist, dass man immer Achtsamkeit und Wissensklarheit übt, unaufgehört in den vier Körperstellungen, in denen wir unser Leben verbringen. In keinem Moment in den vier Körperstellungen sind wir gleichen, aber auch wir sind nicht vollkommen anderes. Wir haben schon davon geredet am Anfang, in den ersten Tagen, dass die Übung von Satipatthana, nach der buddhistischen Lehre, die einzige Übung, das so volle Reinheit der Menschen, der Wesen führt, soll mit klarsten, wenn der Buddha Meditation erklärt, er erklärt immer von das, was am klarsten erscheint, zu dem, was nicht so sichtbar ist. Die Tatsache, dass wir vergänglich sind, ist am klärsten festzustellen, eben in diesem Körper. Deswegen die Übung von Satipatthana fängt an mit dem Körper. Nach der Erklärung von Abhidharma Kosha, wir haben schon davon gestern gesprochen, erst versteht man mit Weisheit durch Hören, was unser Körper ist, dann überlegt man durch Weisheit von Überlegen, durch Kontemplation, dass es wirklich so ist, dann erlebt man das in Samadhi. Was erlebt man? Dass dieser Körper ist nichts anderes als ein Prozess, eine Bewegung. Und diese Bewegung kann nur existieren, indem in dem Moment, dass der Körper sich wieder erzeugt, in jedem Moment, in ununterbrochene Kette. Wenn da etwas Festes existierte, dann wurde diese Kette eben nicht möglich, weil damit etwas sich ändert, muss das verschwinden. Damit etwas zustande kommt, müssen die Bedingungen da sein. Und sobald es entstanden ist, das ist die Natur der Dinge, muss es unmittelbar vergehen, damit es sich ändert an. Und Änderung ist alles, was wir erleben. Das betrachtet man am deutlichsten in den Körperlichkeiten, die unmittelbar von Geist erzeugt sind. Also Körperbewegungen und unsere Atem. Es sind Prozesse, die nur dauern können, indem sie entstehen in jedem Moment durch Bedingungen und lösen sich, sobald sie entstanden sind. Wenn es nicht der Fall wäre, wir konnten uns nicht überhaupt nicht bewegen. Also, wem diese Tatsache von Gehen gehört. Wenn wir untersuchen mit Achtsamkeit und Wissensklarheit, werden wir niemanden Bestimmten finden können. Und warum können wir gehen? Unsere Situation ist eben diese zwei Bullen, die Seile und der Wagen, Lenker. Wagenlenker. Wenn wir so sehen, wissen wir dann mit Weisheit, dass wir gehen. Mit Sitzen Wie können wir sitzen? Indem der Geist unaufhörlich uns durch diese geistgeschaffene Körperlichkeit stützt. Wenn es nicht der Fall, brechen wir gleich zusammen. Die Tatsache, dass wir stehen, ist genauso. Die Tatsache, dass wir liegen, ist genauso. Damit wir nicht zusammenbrechen, muss der Geist den Körper unaufgehört stützen. Unaufhörlich. Unaufhörlich. Hm? Dankeschön. Unaufgehört kann man nicht sagen. Unaufhörlich. Unaufhörlich. So, das ist unsere wunderbare Situation. Niemand geht, niemand steht, niemand sitzt, niemand liegt. Trotzdem ist jemand da. Diese wunderbare Situation. Hm? Was heißt das? Wir sollen, wenn wir in dieser Welt effektiv und mit Weisheit und Wissenklarheit funktionieren wollen, wir müssen die beide Seiten von konventioneller Wahrheit und von der höchsten Wahrheit verstehen. Dann können wir richtig funktionieren. Dann alles hat Sinn. Wenn man nicht diese zwei Wahrheiten sieht, dann nichts hat Sinn. Aber indem wir diese zwei Wahrheiten sind für diejenigen, die nicht mit sich Mühe geben und die nicht eifrig meditieren. Diese zwei Wahrheiten sind zwei Welten, die sich nicht treffen. Durch die Übung von Achtsamkeit und Wissensklarheit, die zwei Wahrheiten kommen zusammen. In der höchsten Sinne gibt es nur eine Wahrheit. Die konventionelle Wahrheit ist die Wahrheit, die diese wahre, höchste Wahrheit uns verbirgt. Und diese Übung von Achtsamkeit und Wissensklarheit ist, dass wir gemütlich in der konventionellen Wahrheit leben, in der wir leben, ohne Widersprüche. Die konventionelle Wahrheit ist immer voll von Widersprüchen. Aber die, höchste Wahrheit hat keine Widersprüche. Deswegen ist es die höchste Wahrheit. Wenn man diese höchste Wahrheit erlebt hat, dann sind auch alle Widersprüche, die wir in konventioneller Wahrheit erleben, gelöst. Also wir brauchen konventionelle Wahrheit, sonst gibt es keine Vinaya überhaupt. Indem ich etwas stelle und bin im nächsten Moment ein anderer Wesen. Ich bin nicht ein Dieb. Ich kann sagen so. Doch, ich bin ein Dieb. was heißt das? Die höchste Wahrheit und die konventionelle Wahrheit durch die Übung von Achtsamkeit und Wissensklarheit allmählich zusammenkommen. Alles funktioniert eben, so sagt der weise Nagarjuna, alles funktioniert, wenn die höchste Wahrheit funktioniert. Nichts kann funktionieren, wenn die höchste Wahrheit nicht funktioniert. Und die höchste Wahrheit ist, dass eben alles kann funktionieren, indem es in der Zustand von Leerheit existiert, in der Zustand von Nicht-Ich. Also durch diese Übung von vier Körperstellungen soll man dann feststellen, dass die Ursache von diesen Körperstellungen, in denen wir unser Leben verbringen, ist kein Ich. Sondern Prozessen. Die nur existieren können, vorausgesetzt, dass in diesen Prozessen existiert kein festes Kern, kein festes Ich, keine Essenz, keine wahre Wesen, wahre Frau, wahre Mann. In dem Sinne, dass das, was wahr ist, eo ipso, muss eine dauerhafte Essenz haben. Aber solche dauerhafte Essenz finden wir eben nicht. Nicht in Gehen, nicht in Stehen, nicht in Sitzen, nicht in Liegen, nicht. Und in diesen vier Körperstellungen verbringen wir unser Leben. Dann nach der Lehre von Abhidhamma, damit man das tief erlebt, muss man dann konsequent alle die Körperlichkeiten, alle Rupas und alle Namas, die unsere Körperlichkeit und Geistlichkeit gestalten, analysieren, als die wahren Realitäten von unserer Erfahrung und muss sie dann sehen in dem Prozess von bedingten Entstehung. Bedingte Entstehung heißt, dass alles, was bedingt ist, muss unbedingt, nachdem es entstanden ist, sobald es entstanden ist, verschwinden. Sonst kann es überhaupt nicht existieren als Prozess. Also bedingte Entstehung, und das ist alles, was wir erleben in den vier Körperstellungen, in denen wir unser Leben verbringen. Alles ist ein Prozess. Wir wissen, dass wir nicht dasselbe sind, selbe Ich sind, was wir vor 10 Jahren waren, und dass wir nicht dasselbe Ich sind, was wir nach 10 Jahren werden, wenn auch ohne so zu untersuchen, auch logisch, damit wir etwas anderes werden, Voraussetzung ist, dass wir uns in jedem Moment ändern müssen. Sonst wir können nicht anderes sein in 10 Jahren. Und wir sind doch anderes. Dann sind wir das Gleiche, wenn wir sind anderes, aber sind wir anderes in dem Sinne, dass wir haben nichts zu tun mit dem, was wir vor 10 Jahren waren? Nein. Wir sind auch nichts anderes in diesem Moment, auch nicht, wir sind nicht anderes, völlig anderes, auch nicht völlig dasselbe vor 10 Jahren und heute. Und wir sind auch nicht völlig anderes und auch nicht dasselbe in jedem Augenblick. Das ist logisch. Braucht man nicht unbedingt alle diese Geist, Kalapa und die Kalapa von Geistlichkeit und Körperlichkeit untersuchen. Nach der Lehre von Abhidhamma, alles was wir erleben, ist immer Kalapa von Körperlichkeit und Kalapa von Geistlichkeit. Kalapa heißt, dass die Sachen immer zusammenkommen. In eine Totalität. Das ist, was wir erleben. Aber wir wollen immer diese Totalität von Prozessen als etwas Beständiges, als etwas, was steht, sehen und dadurch dann erleben wir immer Widersprüche. Aber die Widersprüche sind eben schon in der höchsten Realität gelöst. In der höchsten Realität nichts kann als Ständige existieren. Alles kann nur existieren, indem es sich ändert. Damit es sich ändert kann, es kann nicht ein festes Ich haben. So, das ist über die 4 Körperstellungen. So soll man untersuchen, dass das, was geht, das, was steht, das, was sitzt, das, was steht, das sind eben diese Prozesse, die in Zusammenhang ein mit den anderen Elementen von den Prozessen entstehen. Das sind die Bedingungen in Ursachen. Und dass sie entstehen können, nur indem sie kein festes Kern haben. Alle diese Bestandteile. Dann, damit wir das sehr klar sehen, dass alles, was wir in den 4 Körperstellungen, in denen wir unseres Leben verbringen, nichts Festes in Wirklichkeit erleben, da müssen wir dann Wissensklarheit üben. Und Wissensklarheit ist die nächste Übung, 3. Übung. Alle diese, wir können das jetzt lesen auf Deutsch. Wiederum, ihr Bhikkhus, ist ein Bhikkhu einer, der wissensklar handelt bei Hingehen und zurückgehen. Das ist alles, alle diese Aktivitäten, die hier erklärt wurden als Objekt von Wissensklarheit, ist nichts anderes. Wir machen in die vier Körperstellungen. Wir kommen nie raus von den vier Körperstellungen. Deswegen es ist nur die natürliche natürliche Folge von der Erklärung von den vier Körperstellungen. Alles, was wir machen in der vier Körperstellungen. Und in der vier Körperstellungen existiert, finden wir kein festes Kern, kein nicht etwas, was wir als Ich bezeichnen könnten. Und natürlich alles das, was wir in den vier Körperstellungen machen, wenn mit Wissensklarheit verstanden wird, ist ebenso, ist vollkommen ichlos. Das Ich, das wir hineinbringen, ist ein Konzept. Der nicht Realität entspricht. Aber auch überlebensnotwendig. Das ist natürlich das notwendig. Das macht das Problem, dass man loslässt. Wenn wir nicht Wandkonzept haben, wie bauen wir ein Haus? Wenn wir nicht ein Konzept von Hand haben, wie werden wir dem Erz erklären, dass die Hand uns wehtut? Wir brauchen die Konzepte. Aber in der höchsten Realität, diese Konzepte haben keine Selbstständigkeit, keine wahre Existenz. Wahr existieren ist selbstständig sein. Dann der Wissensklarheit handelt bei Hinsehen und Wegschauen. Das ist dann Sehen. Sehen ist auch ein Prozess. Nichts anderes als ein Prozess. Dieser Prozess, wir werden dann später untersuchen, was da eigentlich passiert, wenn ich sehe. In diesem Prozess auch findet man nicht ein Bestandteil, das nicht in Bewegung ist. Beugen, Strecken der Glieder. Wir beugen, strecken die Glieder dann auch in Sitzen oder in Stehen oder in Gehen. Oder in Liegen. Bei Tragen der Robe, das sind dann die Sachen, die die Mönche im täglichen Leben machen müssen. In allen diesen Tätigkeiten, auch wenn sie auch in den Objekten, auch in den Subjekten, findet man nie, auch wenn man sich ganzes Leben Mühe gibt, kein festes Kern. Kein, nicht mal etwas, was zwei Momente dasselbe ist. Beim Essen, Trinken, Kauen und Schmecken, unser Kot, Urin, das sind die Sachen, dass wir jeden Tag damit wir leben können, durchführen müssen. Wir können nur leben, indem wir Gott und Urin ausscheiden. Ausscheiden. Wunderschön. Es gibt eine schöne Geschichte, damit wir ein bisschen Humor bringen in unsere Erklärung, dass leider manchmal Abhidharma meist sehr langweilig, besonders für diejenigen, die das nicht erlebt haben. Es gibt eine Geschichte in Theragata von Moggallana, wunderschöne Gedichte auch von der gute Moggallana, nachdem er Arahat war, wurde von einer Konkubine, er musste schön aussehen, der gute Moggallana. Er wird Dinge, eine Kurtesane hat sich in ihn verliebt, weil er so erhaben wirkte und so schön aussah und so mit solcher Würde alle Bewegungen durchführte, solche Schönheit von Bewegung, dann sie hat sich verliebt. Dann sie kam geschmuckt zu ihm und wollte das ihn beeindrucken durch die Schönheit ihres Körpers. Und was hat der Moggallana gesehen? Er hat gesehen, die Klo in Bewegung. Was soll diese, wie hast du, ausscheidende Gott und Urin, was soll sie jetzt da zu mir kommen mit dem Schmuck? Er hat sich gewundert und er hat und er hat natürlich sie dann gesagt, dass das, was einem schön erscheint, den Weisen erscheint als sich bewegende Latrine. Wie kann sich bewegende Latrine einen Weisen noch in seinen Geist eindringen? Also, obwohl wir nicht Moggallana sind, wir sollen immer daran denken, dass unsere Geist, unsere Körper und Geist, das mit dem Körper verbunden ist, kann nur existieren, indem er alle diese schönen Tätigkeiten durchführt. Und was gibt noch anderes? Gehen, stehen, sitzen, einschlafen, aufwachen, beim Reden, schweigen. Das sind alle die Aktivitäten, die wir durch den Geist zum Gang bringen, durch den Geist, das nicht zwei Momente derselbe bleibt, und durch den Körper, das ebenso nicht zwei Momente selbe bleibt. Nur die Vergänglichkeit von dem Körper ist langsamer als die von dem Geist. Deswegen kennen wir so die Erklärung von der Theravada-Lehre, der gegenwärtige Objekt überhaupt wahrnehmen. Wenn die Geschwindigkeit von Vergänglichkeit wäre selbe Geschwindigkeit, dann würden wir überhaupt nicht das gegenwärtige Objekt erfahren können. Wir können es erfahren nur, indem die Vergänglichkeit von dem Geist viel, viel schneller ist als Vergänglichkeit von von Körperlichkeit. Nach der Lehre von Theravada 17 Mal, aber es kann auch, es ist nur eine Schablone. Damit, man muss mit Schablonen arbeiten, damit man ihm klar wird. Und diese Schablone natürlich, indem man damit arbeitet, wird sehr klar und es funktioniert. Aber es ist eine Schablone natürlich. Also, jetzt kommen wir zu Wissensklarheit. Dass dann die Voraussetzung ist, dass wir alles, was wir machen, mit Weisheit erleben. Mit Weisheit heißt auch ohne Widersprüche. Alle diese Widersprüche, alle diese verschiedene Sorgen, verschiedene Ängste, alle gehören zu dem Geist. Und der Geist, an dem wir gewöhnt sind, zu dem Geist, das Substanzen sieht, wo keine Substanzen überhaupt existieren und auch nicht existieren können, in dem alles Bewegung ist. Was übrig bleibt, natürlich muss man erklären, was diese Praxis von Wissensklarheit überhaupt ist. Wissensklarheit von was? Wissensklarheit von der Tatsache, dass alles, was existiert, ist vergänglich. Das, was vergänglich ist, kann nicht volle Zufriedenheit bringen, indem es vergänglich ist. Und das, was vergänglich ist und in nicht volle Vergänglichkeit bringen kann, ist natürlich ohne Ich. Ich heißt Essenz. Und indem es ohne Essenz ist, das, was ohne Essenz ist, was nicht dem Ich gehört, das ist dann natürlich leer. Nur indem es leer ist, kann es sich bewegen. Etwas, was nicht leer ist, kann sich nicht bewegen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Etwas, was Essenz hat, kann sich nicht bewegen. Weil es beständig ist. Weil es beständig ist. Das, was wirklich existiert, muss Essenz haben. Aber wenn es Essenz hat, es kann sich nicht ändern. Ist das Nirvana? Nirvana ist was? Essenz. Auch Nirvana kann nicht Essenz haben. Wenn Nirvana Essenz hätte, dann niemand würde imstande sein, Nirvana zu erreichen. Etwas, was Essenz hat, wie kann man das erreichen? Bitte denken Sie daran. Nach der Mahayana-Lehre, ich werde nicht zu viel von Mahayana reden, eben alle Dinge, die wir erleben, existieren in diesem Zustand, dass wir sie nicht erreichen können. Das ist dann die natürliche, logische Folge von diesem Erlebnis von Geist und Körperlichkeit als ein Prozess, in dem die Bestandteile des Prozesses entstehen durch Bedingungen und Ursachen und vergehen, sobald sie entstanden sind. Wenn sie nicht vergehen, sie können sich nicht ändern. Warte, kann man nicht sagen, die Substanz kommt, bleibt und vergeht, das heißt, sie ist nicht beständig, aber die Substanz, wenn es ist Substanz, ja real. Wenn es Substanz ist, dann kann es nicht sich ändern. Substanz kann sich nicht ändern. Wie kann sich Substanz ändern? Nur, sie ist nicht beständig, aber nur, sie ist da. Kann dann nicht Substanz sein. Wenn Nirvana ändert sich ja nichts. Sogar die wahren Elemente von unseren Erfahrungen, so wie Erde, also Härte und Weichheit, die können nur existieren, indem sie keine Substanz haben. Wenn sie Substanz haben, sie können nicht existieren. Es gibt die Zeit vorbei. Es gibt sehr schöne Geschichte. Am Ende erzähle ich, dann morgen sprechen wir über die Aspekte von Wissensklarheit. Diese Geschichte kommt von Biografie von dem berühmten tibetanischen Yogi Milrepa. Von dem haben Sie schon gehört vielleicht. Ein wunderbarer Yogi. Der Milrepa war ein Vagabond, hat gelebt in den Bergen, war sehr schmutzig, riechte nicht gut. Dann er kam zu einem Städtchen, wo die Mönche aus dem Kloster, die Geshe oder Rinpoche, was, die haben erklärt die Lehre von Abhidharma, das geschieht noch heute, besonders in den Theravada-Ländern, die Lehre dann erklären den Laien, die Abhidharma-Lehre, wie die wahren Sachen in der Welt sind, wie man sie sehen sollte. Dann der Mönch, sehr schön aussehend, mit sehr schöner Robe und mit rundem Gesicht, sehr wohl gut gefuttert, sehr verehrt. Der dann erklärt, dass die Eigenschaft der Erde ist Härte, Eigenschaft von Wasser ist Fließen, Eigenschaft von Feuer ist, Hitze und so. Der Mirepa sitzt in der ersten Reihe und glotzt an ihn. Ich verstehe nicht. Er sagt, du Trottel. Er sagt, aber ich verstehe dich. Er sagt, das verstehst du nicht, gib mir deine Hand. Dann er nimmt Stein, ist das hart? Er sagt, nein. Dann, wieso, du Trottel? Das ist gar nicht hart. Er geht mit der Hand durch Stein. Alles ist weg. Die Härte existiert, dass eigentlich die wahre Eigenschaft ist, existiert nur in dem Weichheit existiert. Ohne Weichheit, wie kann da Härte sein? Alles ist relativ. Kein Substanz. Gefühl ist Empfang von dem Objekt. Empfang von dem Objekt kann nur da sein, indem sich Gefühl ändert. Sonst kann gar nicht zu Empfang kommen. Indem die Objekte sich ändern, wenn es immer dasselbe Empfang wäre, dann würde selbe Gefühl auch bei angenehmen oder unangenehmen Objekt, nicht wahr? Also diese alle wahre Eigenschaften der Dinge, die wir erleben, sind auch überhaupt keine Essenz. Das sind nur Prozesse. Und das ist alles, was wir erleben. Und diese Prozesse können existieren nur indem sie vergehen, sobald sie entstehen. Dann morgen reden wir über die, die Aspekte von Wissensklarheit, so wie sie in der Tradition erklärt wurden. Warum denken wir, dass ein Essenz da gibt? Nach der Lehre von Buddha, wir denken nur, dass ein Essenz da ist, indem wir nicht sehen, die Santati, die Kontinuität, die sich von jeder Erfahrung, das wir machen, als Kontinuität im Sinne von Entstehen und Vergehen in jedem Moment. Das ist, was wir erleben. Warum wir sehen nicht, dass diese Kontinuität, das war unsere, das immer Vergehen und Entstehen und Vergehen in demselben Augenblick ist, was wir erleben, ist Dukkha, ist Leiden. Nach der Erklärung von den Schriften, indem wir unsere Körperstellungen immer ändern. Versuchen Sie sitzen 25 Stunden, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage. Versuchen Sie. Damit man lebt, muss man immer die Körperstellungen ändern. Die Änderung von Körperstellung verbirgt die Tatsache, dass Vergänglichkeit Leiden ist. So die Lehre von Buddha. Bitte denken Sie danach, ob es wirklich wahr ist oder nicht. Und die Tatsache, dass alles, was wir erleben, ichlos ist, wir sehen nicht, so die Lehre von den Kommentaren, indem wir nicht 4 Verdichtungen, die uns die wahre wahre Natur von unserer Erfahrung verbirgt. Diese 4 Verdichtungen, wir werden darüber morgen sprechen, indem es ein Teil von Verständnis, von Wissensklarheit ist. Heute haben wir schon unsere Zeit überschritten. Dann machen wir Schluss hier und wir gehen zu den Fragen. Hm? wunderschöne Frage. Hallo Bante, wie geht es dir? Sehr gute Frage. Es ist Deutsch ist hier sehr gute Sprache. Wie geht es dir? Es geht es dir. Es heißt, wenn jemand mit Wissensklarheit arbeitet, dann sieht dieses dem, wem es gehen soll, sieht er es es. Wenn er sieht es es, es geht ihm immer gut. Sehr geehrte Bhante Dhammadipa, danke schön. Zur gestrigen, nicht ganz korrekt ausgedrückten Anfrage. Im Infoblatt des Buddha-Hauses steht wörtlich, das Haus bleibt Tag und Nacht offen. Naja, Dhammadipa, wie kann er das wissen? Dies heißt für mich, die Haustiere wird während der Kursezeit nicht abgesperrt, auch in der Nacht nicht. Da müssen Sie mit der Verwaltung sprechen, nicht mit der armen Dhammadipa. Aus welchem Grund ist es so? Naja, fragen Sie die Verwaltung natürlich. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin verantwortlich. Da steht in dem Korb Lehrkraft. Das gehört nicht zur Ausgabe von Lehrkraft, diese Probleme zu lösen. Was bedeuten bitte die fünf Aggregate? Die fünf Aggregate ist das, was wörtlich unsere Ich trägt. Wir sind von den fünf Aggregaten getragen, ob wir davon bewusst sind oder nicht. Wir sind immer getragen. Auch wenn wir gehen, nach der Abhidharma, ich werde nicht zu viel Abhidharma einführen, weil es ist ein bisschen kompliziert. Aber nach der Lehre von Abhidharma, wenn wir gehen, es gibt der tragende Körper und getragene Körper und der tragende Körper. Die zwei Körper sind da. Die müssen da sein, damit wir gehen können. Wenn sie nicht da sind, dann können wir nicht gehen. Diese tragende Körper ist eben diese geistgeschaffene Körperlichkeit, das wir erzeugen müssen, damit wir uns bewegen. Und das getragene Körper ist dann die andere Körperlichkeit, das durch diese Körperlichkeit durchgedrungen wurde. Durchdrungen wurde. Dankeschön. So, genauso, damit wir diese Ich, das wir tragen können, wir müssen das Tragen auf den Schultern von den fünf Aggregaten, wenn wir nicht Aggregat wörtlich bedeutet auf Sanskrit oder auf Pali Schulter. Auf diesen Schultern von fünf Aggregaten tragen wir Ich, indem diese Ich getragen ist von vielen Schultern. Jede Schulter, Skanda, ist auch viele, viele Sachen zusammen. Es ist Zusammenhäufung. Zusammenhäufung. Das ist unser Ich. erste Aggregat ist Aggregat von Körperlichkeit. Hm? Körperlichkeit heißt das, was wir als Sinnen erleben, hm? Und als die Objekten von den Sinnen. Dann die Sinnen und Objekte von den Sinnen, hm? Damit wir sie, damit wir die Objekte von den Sinnen erleben können, müssen wir sie empfangen. Das, was empfangt die Objekte, ist dann Aggregat von Gefühl. Gefühl heißt Empfang. Empfang im Sinne von dieses Objekt, die Körperlichkeit, die wir erfahren, ist angenehm oder unangenehm oder nicht angenehm, nicht unangenehm. Dann Aggregat von Wahrnehmung, das wir unbedingt haben müssen, damit wir diese Ich tragen können. Alle diese was Aggregate sind nichts anderes als Prozesse. Wahrnehmung heißt das, was Zeichen von dem Objekt macht. Damit wir ein Objekt unterscheiden, mit dem Geist unterscheiden, kennen, wir müssen dann Zeichen von dem Objekt machen. Dieses das Zeichen machen, Zeichen begreifen von dem Objekt, das ist Wahrnehmung. Also Form und Farbe. Ja, diese Wahrnehmung von Form und Farbe und so weiter. Dann damit der Geist arbeitet, er muss mit Wille, damit wir überhaupt etwas erleben können, müssen wir Wille haben. Und und zusammen mit Wille auch Faktoren von der Wille, so wie Aufmerksamkeit, die Untersuchung von dem Objekt und so weiter, das sind alles Faktoren von der Wille, die dann unsere Realität zusammensetzen, zusammengestalten. Und das alles geschieht nur, indem ein Bewusstsein da ist, dass dann diese geschaffene Realität dann reflektieren kann, unterscheiden kann. Dass diese fünf Aggregate, dass wir tragen müssen, damit wir existieren, das ist unser Ich. Wenn wir die fünf Aggregate untersuchen, finden wir auch in diesen Aggregaten keinen Kern, keine Essenz, in dem sie keinen Kern haben, keine Essenz, ergo ipso, unser Ich auch keinen Kern und keine Essenz haben kann. Also die fünf Aggregate, kurz gesagt, erklären in der buddhistischen Lehre die Lehre von Ichlosigkeit. Da es kein Ich gibt, unsere Erfahrung in der Welt ist, sind die fünf Aggregate nichts anderes. Sehr geehrter Bhante Dhammadipa, ich komme aus einer anderen religiösen Tradition. Daher die Frage, beten Buddhisten auch? Natürlich, die Buddhisten beten, warum nicht? Die Buddhisten beten und Beten ist sehr, sehr hilfsreich. Sehr hilfsreich. Aber die Buddhisten beten sollen, wenn sie wirklich Buddhisten sind, sollen beten mit Weisheit. Weisheit heißt, dass in dem Prozess von Beten auch gibt es kein wahres Ich, und das, was wir beten auch, hat kein wahres Ich. Wenn wir so beten, dann diese Beten wird buddhistisch im wahren Sinne. Sonst, wenn wir ein Essenz glauben, das uns retten soll, dann das ist nicht buddhistische Gebet. Was uns retten kann und wird retten, ist nichts anderes als unsere Weisheit und unsere die Symbolen von Weisheit, die zu Weisheit führen. Diese Symbolen sind auch nicht etwas, was im wahren Sinne existiert, sondern sind nur Symbolen, geistgeschaffene Symbole. Wenn wir so beten, dann beten wir richtig im buddhistischen Sinne. Welche Symbole meinen Sie? Zum Beispiel Symbol von Mitgefühl, Avalokiteshvara. Wenn man denkt, dass Avalokiteshvara ist etwas, was ein wahre Wesen ist, das sich nicht ändert, ein Ich ist, dann ist man, das ist nicht buddhistisches Gebet. Wenn man aber versteht, dass Avalokiteshvara ist, symbolisiert Mitgefühl, das sich verkörpern kann, dann ist das richtige Gebet, das wirklich helfen kann. Dann Avalokiteshvara wird auch erscheinen für uns. Das ist das Kuan Yin. Ja, Kuan Yin ist Avalokiteshvara. Ist dasselbe. Das ist die weibliche Form. Mhm. In China weibliche, in Tibet männliche, das ist nicht wichtig. Deswegen, das ist nur Verkörperung von Mitgefühl. Das ist eine historische Persönlichkeit. Eine chinesische Prinzessin, die dann als Verkörperung von Mitleid, Mitgefühl. Es ist nicht eine Substanz, die sich nicht ändert. Es ist auch eine Verkörperung von den Kräften, die natürlich existieren. Aber existieren wieder nicht als etwas, das Substanz hat und kann sich nicht ändern. Sie existieren als Kräfte in unserem Geist. Alles wird vom Geist geprägt. Wenn wir so denken, dann beten wir im buddhistischen Sinne. Nicht an eine wahre Wesen, das ein Ich hat und dasteht und uns retten wird. Nein, es ist die Kraft, von, dass sie verkörpert, das uns retten wird. So soll man verstehen. Das ist dann im buddhistischen Sinn. So wie Manjushri ist Verkörperung von Weisheit, das heißt nicht, dass die Weisheit hat eine feste Form, die sich nicht ändert. Nein, die Weisheit ist eine Kraft, die sehr dynamisch ist. Wenn man so versteht, dann hat man Manjushri verstanden und ist kein Widerspruch zu der ursprünglichen Lehre von Buddha. Sonst wird es Widerspruch sein, wenn es ein wahres Wesen ist. Es ist Kraft des Geistes und diese Kraft des Geistes natürlich hilft. Wenn ja, zu wem beten Sie? Na, das haben wir schon erklärt. In der Tat, in Christentum, in tiefe Christentum, auch Judaismus, auch Islam, die Mystiker kamen zu demselben Schluss. Der wahre Gott hat kann nicht eine feste Form haben. Keine Person. Keine Person. Keine Person. Wenn man betet zum Gott als zu einer Person, dieser liebe Vater, ist nur nur Sprachwende. Wenn man das ernst nimmt, dann versteht man auch nicht Christentum, auch nicht die westliche Religion. Alle Mystiker haben so erklärt. Gibt es ein Gebetsbuch? Na, natürlich in allen, das ist anderes in Theravada-Tradition, anderes in chinesischer Tradition. Gebetsbuch auch heißt nicht, liebe Vater im Himmel, schütz mich, Gebetsbuch, wenn es heißt, dass man diese Kräfte oder Verkörperung von Weisheit, so wie dreifache Juwel ist Verkörperung von Weisheit, Weisheit, welche Weisheit? Von Nirvana. Indem man sich an diese Eigenschaften erinnert, dann man sich öffnet zu dieser Weisheit und zu den Eigenschaften von dieser Weisheit. Das ist dann Gebet. Wenn ich zu Avalokiteshvara bete, in chinesischem Buddhismus, Vietnam auch, Avalokiteshvara beten sie für alle gute Sachen, dann betet man zu Avalokiteshvara, auch damit man ein gesundes Kind bekommt und so weiter. Das ist alles in Ordnung, aber nur wenn man versteht, dass diese Avalokiteshvara, wahre Avalokiteshvara ist, diese Kraft von Mitgefühl, dass die Wesen in eigenem Geist auch haben, dann ist es wahre Gebet mit Verständnis. Deswegen Glaube in Buddhismus heißt Vertrauen. Okapana in Pali, Sanskrit, O heißt Ava. Kapana heißt sich arrangieren. Man muss sich mit wahre Glaube ist, dass man sich mit dem Objekt der Glaube arrangiert, dass man ihn versteht. Wenn man ihn nicht versteht und sieht ihn als etwas, ich bin dies, das ist etwas vollkommen anderes als ich, dann dieses Gebet ist nicht buddhistische Gebet. Nur wenn man versteht, dass diese Objekte von Gebet und ich können nicht zwei verschiedene Substanzen sein, dann ist es buddhistische Gebet. Bei welcher Gelegenheit wird gebetet? Man soll dann zu jeder Gelegenheit beten, indem man in eigenem Geiste fordert die Kräfte, die ein Leben glücklich machen, so wie Mitgefühl, so wie fördert. Diese Kräfte dann helfen, aber diese Kräfte sind nicht von uns getrennt. Wir sind auch ein Teil von diesen Kräften. In Mahayana wird auch besonders betont, das ist dann in Theravada ist das logische Folge, aber in Mahayana wird es betont, die Nirvana ist der natürliche Zustand von allen Wesen. Nur in dem Nirvana natürliche Zustand von allen Wesen ist, also Leerheit natürliche Zustand von allen Wesen ist, können die Sachen funktionieren. Wenn nicht wahre Nirvana ist, die Substanzlosigkeit. Lässt sich nicht von Substanzlosigkeit trennen. Und diese Substanzlosigkeit ist immer da. Nur indem wir nicht Wissensklarheit, die Voraussetzungen für volle Wissensklarheit haben, wir sehen das nicht so. Nirvana ist Dharma. Und Dharma ist immer da. Deswegen ist es Dharma. Es ist die Wahrheit. Wenn die Wahrheit da für einen und für den anderen nicht, dann ist es nicht Wahrheit. Okay. Dann wir machen kurze Metta-Meditation, vielleicht mit der Rezitierung von Karaniya Metta Sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karaniya matta kusalena yantam santam padhammam samecce. Sako ujuce sujuce suvacho chasse mudu anatimani santu sako ce subaroce apakicho ce salahukavuti santindrio ce nipakoce apangabo kulesu ananugindo nachakundang samachare kinchi yenye vinyu pare upavadeyum Sukino va khemino hantu sambe satta bhavantu sukitatta yeke chipana bhutatti tasava thavagava anavasesa dighava ye mahantava majima rasaka anakatulla dithava ye vaditha ye chadure vasanti avidure Bhuta va sambhave siva sambe satta bhavantu sukitatta na paro param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi vyaro sana patighasanya na anyamanya sadukam micheye mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe evampi sababhute sumanasam bhavaye aparimanam metancha sabbalokasmin manasam bhavaye aparimanam udanga dvocha tiriyanche asambhadam averam masapattam thittan charan nisinnova sayanova yavatassa vigatamindo etam satim madittheye brahmam etam viharam idam ahu ditinchanu paggama silava dasanena sampannuno kame suvineya gedan nahi jatu gambaseyam punareti ti etena sacheva jena hotu te jaya mangalam etena sacheva jena nasantu sabbu padava etena sacheva jena sabbe roga upasamentu te. So, jetzt meditieren wir Metta 10 Minuten und damit noch ein Tag zu Ende geht, Meditationstag.